Heinrich Mann, der Untertan. Ein Jahrhundertroman in 19 Folgen. Gelesen von Hans Korte. Ein Podcast von Bayern 2. Und für diesen Posten fühlte er sich bestimmt. Er sah sich in einen großen Kreis von Menschen versetzt, deren keiner ihm etwas tat oder etwas anderes von ihm verlangte, als dass er trinke. Voll Dankbarkeit und Wohlwollen erhob er gegen jeden, der ihn dazu anregte, sein Glas. Das Trinken und Nichttrinken, das Sitzen, Stehen, Sprechen oder Singen hing meistens nicht von ihm selbst ab. Alles ward laut kommandiert. Und wenn man es richtig befolgte, lebte man mit sich und der Welt in Frieden. Als Diederich beim Salamander zum ersten Male nicht nachklappte, lächelte er in die Runde, beinahe verschämt durch die eigene Vollkommenheit. Und das war noch nichts gegen seine Sicherheit beim Gesang. Diederich hatte in der Schule zu den besten Sängern gehört und schon in seinem ersten Liederheft die Seitenzahlen auswendig gewusst, wo jedes Lied zu finden war. Jetzt brauchte er in das Kommerzbuch, das auf großen Nägeln in der Lache von Bier lag, nur den Finger zu schieben und traf vor allen anderen die Nummer, die gesungen werden sollte. Oft hing er den ganzen Abend mit Ehrerbietung am Munde des Bräses, ob vielleicht sein Lieblingsstück daran käme. Dann dröhnte er tapfer: »Sie wissen den Teufel, was Freiheit heißt«, hörte neben sich den dicken Delitzsch brummen und fühlte sich wohlig geborgen in dem Halbdunkel des niedrigen altdeutschen Lokals mit den Mützen an der Wand, angesichts des Kranzes geöffneter Münder, die alle dasselbe tranken und sangen, bei dem Geruch des Bieres und der Körper, die es in der Wärme wieder ausschwitzten. Ihm war, wenn es spät ward, als schwitze er mit ihnen allen aus demselben Körper. Er war untergegangen in der Korporation, die für ihn dachte und wollte. Und er war ein Mann, durfte sich selbst hochachten und hatte eine Ehre, weil er dazugehörte. Ihn herausreißen, ihm einzeln etwas anhaben, das konnte keiner. Mahlmann hätte sich einmal herwagen und es versuchen sollen. 20 Mann wären statt Diederichs gegen ihn aufgestanden. Diederich wünschte ihn geradezu herbei, so furchtlos war er. Womöglich sollte er mit Göppel kommen. Dann mochten sie sehen, was aus Diederich geworden war. Dann war er gerecht. Gleichwohl gab ihm die meiste Sympathie der harmloseste von allen ein, sein Nachbar, der dicke Delitzsch. Etwas tief Beruhigendes, Vertrauengestattendes wohnte in dieser glatten, weißen und humorvollen Speckmasse, die unten breit über die Stuhlränder quoll, in mehreren Wülsten die Tischhöhe erreichte und dort, als sei nun das Äußerste getan, aufgestützt blieb, ohne eine andere Bewegung als das Heben und Hinstellen des Bierglases. Delitzsch war, wie niemand sonst, an seinem Platz. Wer ihn da sitzen sah, vergaß, dass er ihn je auf den Beinen erblickt hatte. Er war ausschließlich zum Sitzen am Biertisch eingerichtet. Sein Hosenboden, der in jedem anderen Zustand tief und melancholisch herabhing, fand nun seine wahre Gestalt und blähte sich machtvoll. Erst mit Delitzschs hinterem Gesicht blühte auch sein Vorderes auf. Lebensfreude überglänzte es und er ward witzig. Ein Drama entstand, wenn ein junger Fuchs sich den Scherz machte, ihm das Bierglas wegzunehmen. Delitzsch rührte kein Glied. Aber seine Miene, die dem geraubten Glase überall hin folgte, enthielt plötzlich den ganzen stürmisch bewegten Ernst des Daseins. Und er rief in sächsischem Schreitenor: »Junge, dass du mir nicht verschüttest! Was entziehst du mir überhaupt meinen Lebensunterhalt? Das ist eine ganz gemeine, böswillige Existenzschädigung und ich kann dich glatt verklagen!« Dauerte der Spaß zu lange, senkten sich Delitzschs weiße Fettwangen und er bat. Er machte sich klein. Sobald er aber das Bier zurück hatte, welch umfassende Aussöhnung in seinem Lächeln, welche Verklärung. Er sagte: »Du bist doch ein gutes Luder, du sollst leben, Prost«, trank aus und klopfte mit dem Deckel nach dem Chordiener: »Herr Oberkörper!« Nach einigen Stunden geschah es wohl, dass sein Stuhl sich mit ihm umdrehte und Delitzsch den Kopf über das Becken der Wasserleitung hielt. Das Wasser plätscherte, Delitzsch gurgelte erstickt. Und ein paar andere stürzten durch seine Laute angeregt in die Toilette. Noch ein wenig sauer von Gesicht, aber schon mit frischer Schelmerei, rückte Delitzsch an den Tisch zurück. »Na, nun geht's ja wieder«, sagte er. »Und wovon habt ihr denn geredet, während ich anderweitig beschäftigt war? Wisst ihr denn egal nicht wie Weibergeschichten? Was kurve ich mir für der Weiber?« Immer lauter. »Nicht mal es auch in Schoppen können sich dafür kurven. Sie, Herr Oberkörper!« Diederich gab ihm recht. Er hatte die Weiber kennengelernt. Er war mit ihnen fertig. Unvergleichlich idealere Werte enthielt das Bier. Das Bier, der Alkohol. Da saß man und konnte immer noch mehr davon haben. Das Bier war nicht wie kokette Weiber, sondern treu und gemütlich. Beim Bier brauchte man nicht zu handeln, nichts zu wollen und zu erreichen, wie bei den Weibern. Alles kam von selbst. Man schluckte, und da hatte man es schon zu etwas gebracht, fühlte sich auf die Höhen des Lebens befördert und war ein freier Mann, innerlich frei. Das Lokal hätte von Polizisten umstellt sein dürfen. Das Bier, das man schluckte, verwandelte sich in innere Freiheit. Und man hatte sein Examen so gut wie bestanden. Man war fertig, war Doktor. Man füllte im bürgerlichen Leben eine Stellung aus, war reich und von Wichtigkeit, Chef einer mächtigen Fabrik von Ansichtskarten oder Toilettenpapier. Was man mit seiner Lebensarbeit schuf, war in tausend Händen. Man breitete sich vom Biertisch her über die Welt aus, ahnte große Zusammenhänge, ward eins mit dem Weltgeist. Ja, das Bier erhob einen so sehr über das Selbst, dass man Gott fand. Gern hätte er es jahrelang so weitergetrieben, aber die Neuteutonen ließen ihn nicht. Fast vom ersten Tage an hatten sie ihm den moralischen und materiellen Wert einer völligen Zugehörigkeit zur Verbindung geschildert. Allmählich aber gingen sie immer unverblümter darauf aus, ihn zu keilen. Vergebens berief sich Diederich auf seine anerkannte Stellung als Konkneipant, in die er sich eingelebt habe und die ihn befriedige. Sie entgegneten, dass der Zweck des studentischen Zusammenschlusses, nämlich die Erziehung zur Mannhaftigkeit und zum Idealismus, durch das Kneipen allein, so viel es auch beitrage, noch nicht ganz erfüllt werde. Diederich zitterte. Nur zu gut erkannte er, worauf dieses hinauslief. Er sollte pauken. Schon immer hatte es ihn unheimlich angeweht, wenn sie mit ihren Stöcken in der Luft ihm die Schläge vorgeführt hatten, die sie einander beigebracht haben wollten, oder wenn einer von ihnen eine schwarze Mütze um den Kopf hatte und nach Jodoform roch. Jetzt dachte er gepresst, warum bin ich dabei geblieben und Konkneipant geworden? Nun muss ich ran. Er musste. Aber gleich die ersten Erfahrungen beruhigten ihn. Er war so sorgsam eingewickelt, behelmt und bebrillt worden, dass ihm unmöglich viel geschehen konnte. Da er keinen Grund hatte, den Kommandos nicht gerade so willig und gelehrig nachzukommen wie in der Kneipe, lernte er fechten schneller als andere. Beim ersten Durchzieher ward ihm schwach. Über die Wange fühlte er es rinnen. Als er dann genäht war, hätte er am liebsten getanzt vor Glück. Er warf es sich vor, dass er diesen gutmütigen Menschen gefährliche Absichten zugetraut hatte. Gerade der, den er am meisten gefürchtet hatte, nahm ihn unter seinen Schutz und ward ihm ein wohlgesinnter Erzieher. Wiebel war Jurist, was ihm allein schon Diederichs Unterordnung gesichert hätte. Nicht ohne Selbstzerknirschung sah er die englischen Stoffe an, in die Wiebel sich kleidete. Und die farbigen Hemden, von denen er immer mehrere abwechselnd trug, bis sie alle in die Wäsche mussten. Das Beklemmendste aber waren Wiebels Manieren. Wenn er mit leichter, eleganter Verbeugung Diederich zutrank, klappte Diederich, und seine Miene war leidend vor Anstrengung, tief zusammen. Verschüttete die eine Hälfte und verschluckte sich mit der anderen. Wiebel sprach mit leiser, arroganter Feudalstimme. »Man kann sagen, was man will«, bemerkte er gern, »Formen sind kein leerer Wahn.« für das F in Formen machte er seinen Mund zu einem kleinen schwarzen Mausloch und stieß es langsam geschwellt heraus. Diederich unterlag jedes Mal wieder dem Schauer von so viel Vornehmheit. Alles an Wiebel dünkte ihm erlesen. Dass die rötlichen Barthaare ganz oben auf der Lippe wuchsen und seine langen, gekrümmten Nägel nach unten gekrümmt, nicht wie bei Diederich nach oben. Der starke männliche Duft, der von Wiebel ausging, auch seine abstehenden Ohren, die die Wirkung des durchgezogenen Scheitels erhöhten, und die katerhaft in Schläfen wülste gebetteten Augen. Diederich hatte das alles immer wieder nur im unbedingten Gefühl des eigenen Unwertes mit angesehen. Seit aber Wiebel ihn anredete und sich sogar zu seinem Gönner machte, war es Diederich, als sei ihm erst jetzt das Recht auf Dasein bestätigt. Er hatte Lust, dankbar zu wedeln. Sein Herz weitete sich vor glücklicher Bewunderung. Wenn seine Wünsche sich so hoch hinausgewagt hätten, auch er hätte gern solch roten Hals gehabt und immer geschwitzt. Welch ein Traum, säuseln zu können, wie Wiebel. Und nun durfte Diederich ihm dienen. Er war sein Leibfuchs. Stets wohnte er Wiebels Erwachen bei, suchte ihm seine Sachen zusammen. Und da Wiebel infolge unregelmäßiger Bezahlung mit der Wirtin schlecht stand, besorgte Diederich ihm den Kaffee und reinigte ihm die Schuhe. Dafür durfte er mitgehen auf allen Wegen. Wenn Wiebel ein Bedürfnis verrichtete, hielt Diederich draußen Wache. Und er wünschte sich nur, seinen Schläger da zu haben, um ihn schultern zu können. Wiebel hätte es verdient. Die Ehre der Korporation, in der auch Diederichs Ehre und sein ganzes Selbstbewusstsein wurzelten, am glänzendsten vertrat Wiebel sie. Er schlug sich mit wem man wollte für die Neuteutonia. Er hatte das Ansehen der Verbindung erhöht, denn er sollte einst einen Vindoborussen koramiert haben. Auch hatte er einen Verwandten beim 2. Gardegrenadierregiment Kaiser Franz Josef. Und so oft Wiebel seinen Vetter von Klapke erwähnte, machte die ganze Neuteutonia eine geschmeichelte Verbeugung. Diederich suchte sich einen Wiebel in der Uniform eines Gardeoffiziers vorzustellen. Aber so viel Vornehmheit war nicht auszudenken. Eines Tages dann, wie er mit Gottlieb Hornung weithin duftend vom täglichen Frisieren kam, stand an einer Straßenecke Wiebel mit einem Zahlmeister. Kein Irrtum, es war ein Zahlmeister. Und als Wiebel ihr Kommen bemerkte, drehte er ihnen den Rücken. Auch sie wendeten und machten sich stumm und stramm davon, ohne einander anzusehen und ohne eine Bemerkung. Jeder vermutete, dass auch der andere die Ähnlichkeit des Zahlmeisters mit Wiebel festgestellt habe. Und vielleicht kannten die übrigen schon längst den wahren Sachverhalt. Aber allen stand die Ehre der Neuteutonia hoch genug, um zu schweigen, ja, um das Erblickte zu vergessen. Als Wiebel das nächste Mal »Mein Vetter von Klapke« sagte, verbeugten Diederich und Hornung sich mit den anderen geschmeichelt wie je. Schon hatte Diederich Selbstbeherrschung gelernt, Beobachtung der Formen, Chorgeist, Eifer für das Höhere. Nur mit Mitleid und Widerwillen dachte er an das elende Dasein des schweifenden Wilden, das früher das Seine gewesen war. Jetzt waren Ordnung und Pflicht in sein Leben gebracht. Zu genau eingehaltenen Stunden erschien er auf Wiebels Bude, im Fechtsaal, beim Friseur und zum Frühschoppen. Der Nachmittagsbummel leitete zur Kneipe über. Und jeder Schritt geschah in Korporation, unter Aufsicht und mit Wahrung peinlicher Formen und gegenseitiger Ehrerbietung, die gemütvolle Derbheit nicht ausschloss. Ein Kommilitone, mit dem Diederich bisher nur offiziellen Verkehr unterhalten hatte, stieß einst mit ihm vor der Toilette zusammen. Und obwohl sie beide kaum noch gerade stehen konnten, wollte keiner den Vortritt annehmen. Lange komplimentierten sie sich, bis sie plötzlich im gleichen Augenblick vom Drang überwältigt wie zwei zusammenprallende Eber durch die Tür brachen, dass ihnen die Schulterknochen knackten. Das war der Beginn einer Freundschaft. In menschlicher Lage einander näher gekommen, rückten sie nachher auch am offiziellen Kneiptisch zusammen, tranken Schmollis und nannten sich Schweinehund und Nilpferd. Nicht immer zeigte das Verbindungsleben seine heitere Seite. Es forderte Opfer. Es übte im männlichen Ertragen des Schmerzes. Delitzsch selbst, der Quell so mancher Heiterkeit, verbreitete Trauer in der Neutotonia. Eines Vormittags, wie Wiebel und Diederich ihn abzuholen kamen, er stand am Waschtisch und sagte noch, »Na da, habt ihr heute auch so ein Durst?« Plötzlich, ehe sie zugreifen konnten, fiel er hin, mitsamt dem Waschgeschirr. Wiebel befühlte ihn. Delitzsch regte sich nicht mehr. »Herzklaps«, sagte Wiebel kurz. Er ging stramm zur Klingel. Diederich hob die Scherben auf und trocknete den Boden. Dann trugen sie Delitzsch auf das Bett. Dem formlosen Gejammer der Wirtin gegenüber verharrten beide in streng kommandmäßiger Haltung. Unterwegs zur Erledigung des Weiteren, sie marschierten im Takt nebeneinander, sagte Wiebel mit straffer Todesverachtung, »So was kann jedem von uns passieren. Kneipen ist kein Spaß. Das kann sich jeder gesagt sein lassen.« Und mit allen anderen fühlte Diederich sich gehoben durch Delitzsch treue Pflichterfüllung, durch seinen Tod auf dem Felde der Ehre. Mit Stolz folgten sie dem Sarge. »Neuteutonia sei Spanier«, stand in jeder Miene. Auf dem Friedhof, die umflorten Schläger gesenkt, hatten alle das in sich vertiefte Gesicht des Kriegers, den die nächste Schlacht dahinraffen kann, wie die vorige den Kameraden. Und was der erste Chargierte von dem Geschiedenen rühmte, er habe in der Schule der Mannhaftigkeit und des Idealismus den höchsten Preis errungen, das erschütterte jeden, als gelte es ihm selbst. Hiermit ging Diederichs Lehrzeit zu Ende. Denn Wiebel trat aus, um sich auf den Referendar vorzubereiten. Und fortan hatte Diederich die von ihm übernommenen Grundsätze selbstständig zu vertreten und sie den Jüngeren einzupflanzen. Er tat es im Gefühl hoher Verantwortlichkeit und mit Strenge. Wehe dem Fuchs, der es verdient hatte, in die Kanne zu steigen. Keine 5 Minuten vergingen, und er musste sich an den Wänden hinaustasten. Das Schreckliche geschah, dass einer vor Diederich aus der Tür ging. Seine Buße waren 8 Tage Bierverschiss. Nicht Stolz oder Eigenliebe leiteten Diederich, einzig sein hoher Begriff von der Ehre der Korporation. Er selbst war nur ein Mensch, also nichts. Jedes Recht, sein ganzes Ansehen und Gewicht kamen ihm von ihr. Auch körperlich verdankte er ihr alles. Die Breite seines weißen Gesichts, seinen Bauch, der ihn den Füchsen ehrwürdig machte, und das Privileg, bei festlichen Anlässen in hohen Stiefeln mit Band und Mütze aufzutreten, den Genuss der Uniform. Wohl hatte er noch immer einem Leutnant Platz zu machen, denn die Körperschaft, der der Leutnant angehörte, war offenbar die höhere. Aber wenigstens mit einem Trambahnschaffner konnte er furchtlos verkehren, ohne Gefahr, von ihm angeschnauzt zu werden. Seine Männlichkeit stand ihm mit Schmissen, die das Kinn spalteten, rissig durch die Wangen fuhren und in den kurzgeschorenen Schädel hackten, drohend auf dem Gesicht geschrieben. Und welche Genugtuung, sie täglich und nach Belieben einem jeden beweisen zu können. Einmal bot sich eine unerwartet glänzende Gelegenheit. Zu dritt, mit Gottlieb Hornung und dem Dienstmädchen ihrer Wirtin, waren sie beim Tanz in Hallensee. Seit einigen Monaten teilten die Freunde sich eine Wohnung, mit der ein ziemlich hübsches Dienstmädchen verbunden war, machten ihr beide kleine Geschenke und gingen des Sonntags gemeinsam mit ihr aus. Ob Hornung es so weit bei ihr gebracht hatte wie er selbst, darüber hatte Diederich seine privaten Vermutungen. Offiziell und von Verbindung wegen war es ihm unbekannt. Rosa war nicht übel angezogen. Auf dem Ball fand sie Bewerber. Damit Diederich noch eine Polka bekam, war er genötigt, sie daran zu erinnern, dass er ihr die Handschuhe gekauft habe. Schon machte er zur Einleitung des Tanzes seine korrekte Verbeugung, da drängte sich unversehens ein anderer dazwischen und polkte mit Rosa von dann. Betreten sah Diederich ihnen nach, im dunklen Gefühl, dass er hier werde einschreiten müssen. Bevor er sich aber regte, war ein Mädchen durch die tanzenden Paare gestürzt, hatte Rosa geohrfeigt und sie in unzarter Weise von ihrem Partner getrennt. Dies sehen und auf Rosas Räuber losmarschieren war für Diederich eins. »Mein Herr«, sagte er und sah ihm fest in die Augen, »Ihr Benehmen ist unqualifizierbar.« Der andere erwiderte, »Wenn schon.« Überrascht von dieser ungewöhnlichen Wendung eines offiziellen Gesprächs, stammelte Diederichs »Knote«. Der andere erwiderte prompt »Schote« und lachte dabei. Durch so viel Formlosigkeit vollends aus der Fassung gebracht, wollte Diederich sich schon verbeugen und abtreten, aber der andere stieß ihn plötzlich vor den Bauch, und gleich darauf wälzten sie sich zusammen am Boden. Umringt von Gekreisch und anfeuernden Zurufen kämpften sie, bis man sie trennte. Gottlieb Hornung, der Diederichs Klemmer suchen half, rief, »Da reißt er aus!« und war schon hinterher. Diederich folgte. Sie sahen den anderen mit einem Begleiter gerade noch in eine Droschke steigen und nahmen die nächste. Hornung behauptete, die Verbindung dürfe das nicht auf sich sitzen lassen. So was kneift und bekümmert sich nicht mal mehr um eine Dame. Diederich erklärte, was Rosa betrifft, die ist für mich erledigt. Für mich auch. Die Fahrt war aufregend. Ob wir nachkommen? Wir haben einen lahmen Gaul. Wenn der Prolet nun nicht satisfaktionsfähig ist, man entschied, dann hat die Sache offiziell nicht stattgefunden. Der erste Wagen hielt im Westen vor einem anständigen Haus. Diederich und Hornung trafen ein, wie das Tor zugeschlagen ward. Entschlossen postierten sie sich davor. Es ward kühl. Sie marschierten hin und her vor dem Hause, 20 Schritte nach links, 20 Schritte nach rechts, behielten immer die Tür im Auge und wiederholten immer dieselben ernsten und weittragenden Reden. Nur Pistolen kamen hier in Frage. Diesmal war die Ehre der Neutotonia teuer zu bezahlen, wenn es nur kein Prolet war. Endlich kam der Portier zum Vorschein, und sie nahmen ihn ins Verhör. Sie suchten ihm die Herren zu beschreiben, fanden aber, dass die beiden keine besonderen Kennzeichen hatten. Hornung, noch leidenschaftlicher als Diederich, blieb dabei, dass man warten müsse. Und noch 2 Stunden lang marschierten sie hin und her, dann bogen aus dem Hause 2 Offiziere. Diederich und Hornung rissen die Augen auf. Ungewiss, ob hier nicht ein Irrtum vorlag. Die Offiziere stutzten. Einer schien sogar zu erbleichen. Da entschloss Diederich sich. Er trat vor den Erbleichten hin. »Mein Herr!« Die Stimme versagte ihm. Der Leutnant sagte verlegen, »Sie irren sich wohl.« Diederich brachte hervor, »Durchaus nicht. Ich muss Genugtuung fordern. Sie haben sich...« »Ich kenne Sie ja gar nicht«, stammelte der Leutnant. Aber sein Kamerad flüsterte ihm etwas zu. »So geht das nicht.« Er ließ sich von den anderen die Karte geben, legte seine eigene dazu und überreichte sie Diederich. Diederich gab die seine her. Dann las er Albrecht, Graf Tauern, Bärenheim. Dann nahm er sich nicht mehr die Zeit, auch die andere zu lesen, sondern begann kleine, eifrige Verbeugungen zu vollführen. Der 2. Offizier wandte sich inzwischen an Gottlieb Hornung. »Mein Freund hat den Scherz natürlich ganz harmlos gemeint. Er wäre selbstverständlich zu jeder Genugtuung bereit. Ich will nur feststellen, dass eine beleidigende Absicht nicht vorliegt.« Der andere, den er dabei ansah, hob die Schultern. Diederich stammelte, »Oh, danke sehr.« »Damit ist die Sache wohl erledigt«, sagte der Freund. Und die beiden Herren entfernten sich. Diederich stand noch da, die Stirn feucht und mit befangenen Sinnen. Plötzlich seufzte er tief auf und lächelte langsam. Nachher auf der Kneipe war die Rede nur von diesem Vorfall. Diederich rühmte den Kommilitonen das wahrhaft ritterliche Verhalten des Grafen. Ein wirklicher Edelmann verleugnet sich doch nie. Er machte den Mund klein wie ein Mausloch und stieß in langsamer Schwellung die Worte hervor, »Formen sind doch kein leerer Wahn.« Immer wieder rief er Gottlieb Hornung als Zeugen seines großen Augenblicks auf. So gar nichts Steifes, wie? Oh, auf einen doch immerhin gewagten Scherz kommt es solchen Herren nicht an. Eine Haltung dabei, tadellos, kann ich euch sagen. Die Erklärungen seiner Erlaucht waren so durchaus befriedigend, dass ich meinerseits unmöglich, Ihr begreift, man ist kein Raubein. Alle begriffen es und bestätigten Diederich, dass die neue Teutonia in dieser Sache durchaus anständig abgeschnitten habe. Die Karten der beiden Edelleute wurden bei den Füchsen herumgereicht und zwischen den gekreuzten Schlägern am Kaiserbild befestigt. Kein Neuteutone, der sich heute nicht betrank. Damit endete das Semester. Aber Diederich und Hornung hatten für die Heimreise kein Geld. Das Geld fehlte ihnen schon längst für fast alles. Mit Rücksicht auf die Pflichten des Verbindungslebens war Diederichs Wechsel auf 250 Mark erhöht worden und doch übermannten ihn die Schulden. Alle Quellen schienen ausgepumpt. Nur dürres Land sah man verschmachtend sich dahin dehnen. Und endlich musste man wohl, so wenig dies Rittern angestanden hätte, über die Zurückforderung dessen beraten, was sie selbst im Lauf der Zeiten an Kommilitonen verliehen hatten. Gewiss war mancher alte Herr inzwischen zu großen Geldern gelangt. Hornung fand keinen. Diederich verfiel auf Mahlmann. Bei dem geht es, erklärte er. Der war bei gar keiner Verbindung. Ein ganz gemeiner Rupsack. Dem werde ich mal auf die Bude steigen. Aber als Mahlmann ihn erblickte, brach er ohne weiteres in sein riesenhaftes Lachen aus, das Diederich fast vergessen hatte und das ihn sofort unwiderstehlich herabstimmte. Mahlmann war taktlos. Er hätte doch fühlen sollen, dass hier in seinem Patentbüro mit Diederich die ganze Neuteutonia moralisch zugegen war und hätte Diederich um ihretwillen Achtung erweisen sollen. Diederich hatte den Eindruck, als sei er aus der kraftspendenden Gesamtheit jäh herausgerissen und stehe hier als einzelner Mensch vor einem anderen. Eine nicht vorhergesehene, unliebsame Lage. Umso unbefangener trug er seine Sache vor. Oh, er wolle kein Geld zurück, das würde er einem Kameraden niemals zugemutet haben. Mahlmann möge nur so gefällig sein, ihm für einen Wechsel zu bürgen. Mahlmann lehnte sich in seinen Schreibtischsessel zurück und sagte breit und selbstverständlich, nein. Diederich betroffen, wieso nein? Bürgen ist gegen meine Prinzipien, erklärte Mahlmann. Diederich errötete vor Entrüstung. Aber ich habe doch auch für Sie gebürgt, und dann ist der Wechsel an mich gekommen, und ich musste für Sie 100 Mark blechen. Sie haben sich gehütet. Sehen Sie wohl, und wenn ich jetzt für Sie bürgen wollte, würden Sie auch nicht bezahlen. Diederich riss nur noch die Augen auf. Nein, Freundchen, schloss Mahlmann, wenn ich Selbstmord begehen will, brauche ich Sie nicht dazu. Diederich fasste sich. Er sagte herausfordernd, Sie haben wohl keine Command, mein Herr. Nein, wiederholte Mahlmann und lachte ungeheuerlich. Mit äußerstem Nachdruck stellte Diederich fest, dann scheinen Sie überhaupt ein Schwindler zu sein. Es soll ja gewisse Patentschwindler geben. Mahlmann lachte nicht mehr. Die Augen in seinem kleinen Kopf waren tückisch geworden und er stand auf. Nun müssen Sie rausgehen, sagte er ohne Erregung. Unter uns wäre es wohl Wurst, aber nebenan sitzen meine Angestellten, die dürfen sowas nicht hören. Er packte Diederich an den Schultern, drehte ihn herum und schob ihn vor sich her. Für jeden Versuch, sich loszumachen, bekam Diederich einen mächtigen Knuff. »Ich fordere Genugtuung«, schrie er, »Sie müssen sich mit mir schlagen.« »Ich bin schon dabei, merken Sie es nicht.« »Dann will ich noch einen rufen.« Er öffnete die Tür. »Friedrich!« Und Diederich ward einem Packer überliefert, der ihn die Treppe hinab beförderte. Mahlmann rief ihm nach. »Nichts für ungut, Freundchen. Wenn Sie ein andermal was auf dem Herzen haben, kommen Sie ruhig wieder.« Diederich brachte sich in Ordnung und verließ das Haus in guter Haltung. Umso schlimmer für Mahlmann, wenn er sich so aufführte. Diederich hatte sich nichts vorzuwerfen. Vor einem Ehrengericht wäre er glänzend dagestanden. Etwas höchst Anstößiges blieb es, dass ein Einzelner sich so viel erlauben konnte. Diederich war gekränkt im Namen sämtlicher Korporationen. Andererseits war es nicht zu leugnen, dass Mahlmann Diederichs alte Hochachtung wieder beträchtlich aufgefrischt hatte. Ein ganz gemeiner Hund, dachte Diederich, aber so muss man sein. Zu Hause lag ein eingeschriebener Brief. »Nun können wir fortmachen«, sagte Hornung. »Wieso wir? Ich brauche mein Geld selbst.« Du machst wohl Spaß. Ich kann hier doch nicht allein sitzen bleiben. Dann such dir Gesellschaft. Diederich schlug ein solches Gelächter auf, dass Hornung ihn für verrückt hielt. Darauf reiste er wirklich. Unterwegs sah er erst, dass der Brief von seiner Mutter adressiert war. Das war ungewöhnlich. Seit ihrer letzten Karte, sagte sie, sei es mit seinem Vater noch viel schlimmer geworden, warum Diederich nicht gekommen sei. Wir müssen uns auf das Entsetzlichste gefasst machen. Wenn du unseren innigst geliebten Papa noch einmal sehen willst, oh, dann säume nicht länger, mein Sohn. Bei dieser Ausdrucksweise ward es Diederich ungemütlich. Er entschloss sich, seiner Mutter einfach nicht zu glauben. Weibern glaub ich überhaupt nichts. Und mit Mama ist es nun mal nicht richtig. Trotzdem tat Herr Häßling bei Diederichs Ankunft gerade die letzten Atemzüge. Von dem Anblick überwältigt, brach Diederich gleich auf der Schwelle in ein ganz formloses Geheul aus. Er stolperte zum Bett, sein Gesicht war im Augenblick nass wie beim Waschen, und mit den Armen tat er lauter kurze Flügelschläge und ließ sie machtlos gegen die Hüften klappen. Plötzlich erkannte er auf der Decke des Vaters die rechte Hand, kniete hin und küsste sie. Frau Häßling, ganz still und klein, selbst noch bei den letzten Atemzügen ihres Herrn, da drüben dasselbe mit der linken. Diederich dachte daran, wie dieser verkümmerte schwarze Fingernagel auf seine Wange zugeflogen war, wenn der Vater ihn ohrfeigte, und er weinte laut. Die Prügel gar, als er von den Lumpen die Knöpfe gestohlen hatte. Diese Hand war schrecklich gewesen. Diederichs Herz krampfte sich, nun er sie verlieren sollte. Er fühlte, dass seine Mutter das Gleiche im Sinn hatte, und sie ahnte seine Gedanken. Auf einmal sanken sie einander über das Bett hinweg in die Arme. Bei den Kondolenzbesuchen hatte Diederich sich zurück. Er vertrat vor ganz Netzig stramm und formensicher die Neuteutonia, sah sich angestaunt und vergaß darüber fast, dass er trauerte. Dem alten Herrn Buck ging er bis zur äußeren Tür entgegen. Die Beleibtheit des großen Mannes von Netzig ward majestätisch in seinem glänzenden Gehrock. Würdevoll trug der den umgewendeten Zylinderhut vor sich her, und die andere, vom schwarzen Handschuh entblößte Hand, die er Diederich reichte, fühlte sich überraschend zartfleischig an. Seine blauen Augen drangen warm in Diederich ein, und er sagte, »Ihr Vater war ein guter Bürger. Junger Mann, werden Sie auch einer?« Haben Sie immer Achtung vor den Rechten Ihrer Mitmenschen. Das gebietet Ihnen Ihre eigene Menschenwürde. Ich hoffe, wir werden hier in unserer Stadt noch zusammen für das Gemeinwohl arbeiten. Sie werden jetzt wohl fertig studieren. Diederich konnte kaum das Ja herausbringen. So sehr verstörte ihn die Ehrfurcht. Der alte Buck fragte in leichterem Ton, »Hat mein Jüngster Sie in Berlin schon aufgesucht?« »Nein? Oh, das soll er tun.« »Er studiert jetzt auch dort, wird aber wohl bald sein Jahr abdienen. Haben Sie das schon hinter sich?« »Nein.« Und Diederich ward sehr rot. Er stammelte Entschuldigungen. Es sei ihm bisher ganz unmöglich gewesen, das Studium zu unterbrechen. Aber der alte Buck zuckte die Achseln, als sei der Gegenstand unerheblich. Durch das Testament des Vaters war Diederich neben dem alten Buchhalter Södbier zum Vormund seiner beiden Schwestern bestimmt. Södbier belehrte ihn, dass ein Kapital von 70.000 Mark da sei, das als Mitgift der Mädchen dienen solle. Nicht einmal die Zinsen durften angegriffen werden. Der Reingewinn aus der Fabrik hatte in den letzten Jahren durchschnittlich 9.000 Mark betragen. »Mehr nicht?« fragte Diederich. Södbier sah ihn an, zuerst entsetzt, dann vorwurfsvoll. Wenn der junge Herr sich vorstellen könnte, wie sein seliger Vater und Södbier das Geschäft heraufgearbeitet hätten. Gewiss war es ja auch noch ausdehnungsfähig. »Na, ist gut«, sagte Diederich. Er sah, dass hier vieles geändert werden müsse. Von einem Viertel von 9.000 Mark sollte er leben? Diese Zumutung des Verstorbenen empörte ihn. Als seine Mutter behauptete, der Selige habe auf dem Sterbebette die Zuversicht geäußert, in seinem Sohn Diederich werde er fortleben und Diederich werde sich niemals verheiraten, um immer für die Seinen zu sorgen, da brach Diederich aus. »Vater war nicht so krankhaft sentimental wie du«, schrie er, »und er log auch nicht.« Frau Häßling glaubte, den Seligen zu hören und duckte sich. Dies benutzte Diederich, um seinen Monatswechsel um 50 Mark erhöhen zu lassen. »Zunächst«, sagte er rau, »hab ich mein Jahr abzudienen. Das kostet, was es kostet. Mit euren kleinlichen Geldgeschichten könnt ihr mir später kommen.« Er bestand sogar darauf, in Berlin einzutreten. Der Tod des Vaters hatte ihm wilde Freiheitsgefühle gegeben. Nachts freilich träumte er, der alte Herr trete aus dem Kontor mit dem ergrauten Gesicht, das er als Leiche gehabt hatte, und schwitzend erwachte Diederich. Er reiste, versehen mit dem Segen der Mutter. Gottlieb Hornung und ihre gemeinsame Rosa konnte er fortan nicht brauchen und zog um. Den Neuteutonen zeigte er in angemessener Form seine veränderten Lebensumstände an. Die Burschenherrlichkeit war vorüber. Der Abschiedskommerz, Trauersalamander wurden gerieben, die für Diederichs alten Herrn bestimmt waren, aber die auch ihm und seiner schönsten Blütezeit gelten konnten. Vor lauter Hingabe gelangte er unter den Tisch, wie am Abend seiner Aufnahme als Konkneipant, und war nun alter Herr. Arg verkatert stand er tags darauf inmitten anderer junger Leute, die alle wie er selbst ganz nackt ausgezogen waren, vor dem Stabsarzt. Dieser Herr sah angewidert über all das männliche Fleisch hin, das ihm unterbreitet war. An Diederichs Bauch aber ward sein Blick höhnisch. Sofort grinsten alle ringsum. Und Diederich blieb nichts übrig, als auch seinerseits die Augen auf seinen Bauch zu senken, der errötet war. Der Stabsarzt hatte seinen vollen Ernst zurück. Einem, der nicht so scharf hörte, wie es Vorschrift war, erging es schlecht, denn man kannte die Simulanten. Ein anderer, der noch dazu Levison hieß, bekam die Lehre: »Wenn Sie mich wieder mal hier belästigen, dann waschen Sie sich wenigstens.« Bei Diederich hieß es: »Ihnen wollen wir das Fett schon wegkurieren. 4 Wochen Dienst und ich garantiere Ihnen, dass Sie aussehen wie ein Christenmensch.« Damit war er angenommen. Die Ausgemusterten fuhren so schnell in ihre Kleider, als brenne die Kaserne. Die für tauglich Befundenen sahen einander prüfend von der Seite an und entfernten sich zaudernd, als erwarteten sie, dass eine schwere Hand sich ihnen auf die Schulter lege. Einer, ein Schauspieler mit einem Gesicht, als sei ihm alles eins, kehrte um, stellte sich nochmals vor den Stabsarzt hin und sagte laut mit sorgfältiger Aussprache: »Ich möchte noch hinzufügen, dass ich homosexuell bin.« Der Stabsarzt wich zurück, er war ganz rot. Stimmlos sagte er: »Solche Schweine können wir allerdings nicht brauchen.« Diederich drückte den künftigen Kameraden seine Entrüstung aus über ein so schamloses Verfahren. Dann sprach er noch den Unteroffizier an, der vorher an der Wand seine Körperlänge gemessen hatte, und beteuerte ihm, dass er froh sei. Trotzdem schrieb er nach Netzig an den praktischen Arzt Dr. Heuteufel, der ihn als Jungen im Hals gepinselt hatte, ob der Doktor ihm nicht bescheinigen wolle, dass er skrofulös und rachitisch sei. Er könne sich doch nicht ruinieren lassen mit der Schinderei. Aber die Antwort lautete, er solle nur nicht kneifen. Das Dienen werde ihm trefflich bekommen. So gab Diederich denn sein Zimmer wieder auf und fuhr mit seinem Handkoffer in die Kaserne. Wenn man schon 14 Tage dort wohnen musste, konnte man so lange die Miete sparen. Sofort ging es mit Rektornen, Springen und anderen atemberaubenden Dingen an. Kompanieweise ward man in den Korridoren, die Rayons hießen, abgerichtet. Leutnant von Kullerow trug eine unbeteiligte Hochnäsigkeit zur Schau. Die Einjährigen betrachtete er nie anders als mit einem zugekniffenen Auge. Plötzlich schrie er: »Abrichter!« und gab den Unteroffizieren eine Instruktion, worauf er sich verachtungsvoll abwandte. Beim Exerzieren im Kasernenhof, beim Gliederbilden, sich zerstreuen und Platz wechseln, ward weiter nichts beabsichtigt, als die Kerls umherzuhetzen. Ja, Diederich fühlte wohl, dass alles hier, die Behandlung, die geläufigen Ausdrücke, die ganze militärische Tätigkeit vor allem darauf hinzielte, die persönliche Würde auf ein Mindestmaß herabzusetzen. Und das imponierte ihm. Es gab ihm, so elend er sich befand, und gerade dann eine tiefe Achtung ein und etwas wie selbstmörderische Begeisterung. Prinzip und Ideal war ersichtlich das gleiche wie bei den Neuteutonen, nur ward es grausamer durchgeführt. Die Pausen der Gemütlichkeit, in denen man sich seines Menschentums erinnern durfte, fielen fort. Jäh und unabänderlich sank man zur Laus herab, zum Bestandteil, zum Rohstoff, an dem ein unermesslicher Wille knetete. Wahnsinn und Verderben wäre es gewesen, auch nur im geheimsten Herzen sich aufzulehnen. Höchstens konnte man gegen die eigene Überzeugung sich manchmal drücken. Dietrich war beim Laufen gefallen. Der Fuß tat ihm weh. Nicht, dass er gerade hätte hinken müssen, aber er hinkte und durfte, wie die Kompanie ins Gelände marschierte, zurückbleiben. Um dies zu erreichen, war er zunächst an den Hauptmann selbst herangetreten. »Herr Hauptmann, bitte!« Welche Katastrophe! Er hatte in seiner Ahnungslosigkeit vorwitzig das Wort an eine Macht gerichtet, von der man stumm und auf den Knien des Geistes Befehle entgegenzunehmen hatte, der man sich nur vorführen lassen konnte. Der Hauptmann donnerte, dass die Unteroffiziere zusammenliefen, mit Mienen, in denen das Entsetzen vor einer Lästerung stand. Die Folge war, dass Dietrich stärker hinkte und einen Tag länger vom Dienst befreit werden musste. Unteroffizier Wanselow, der für die Untat seines Einjährigen verantwortlich war, sagte zu Dietrich nur: »Das will ein gebildeter Mensch sein.« Er war es gewohnt, dass alles Unheil von den Einjährigen kam. Wanselow schlief in ihrem Mannschaftszimmer hinter einem Verschlag. Nach dem Lichtlöschen zoteten sie, bis der Unteroffizier empört dazwischen schrie: »Das wollen gebildete Leute sein!« Trotz seiner langen Erfahrung erwartete er immer noch von den Einjährigen mehr Geist und gute Haltung als von anderen Leuten und war immer neu enttäuscht. In Dietrich sah er keineswegs den Schlimmsten. Das Bier, das er zahlte, entschied nicht allein über Wanselows Meinung. Noch mehr sah Wanselow auf den soldatischen Geist freudiger Unterwerfung. Und den hatte Dietrich. In der Instruktionsstunde konnte man ihn den anderen als Muster vorhalten. Dietrich zeigte sich ganz erfüllt von den militärischen Idealen der Tapferkeit und der Ehrliebe. Was die Abzeichen und die Rangordnung betraf, so schien der Sinn dafür ihm angeboren. Wanselow sagte: »Jetzt bin ich der kommandierende General.« Und auf der Stelle benahm Dietrich sich, als glaubte er es. Wenn es aber hieß: »Jetzt bin ich ein Mitglied der königlichen Familie«, dann war Dietrichs Verhalten so, dass es dem Unteroffizier ein Lächeln des Größenwahns abnötigte. In Privatgesprächen der Kantine eröffnete Dietrich seinem Vorgesetzten, dass er vom Soldatenleben begeistert sei. Das Aufgehen im großen Ganzen, sagte er. Er wünsche sich nichts auf der Welt als ganz dabei zu bleiben. Und er war aufrichtig. Was aber nicht hinderte, dass er am Nachmittag bei den Übungen im Gelände keinen anderen Wunsch mehr kannte, als sich in den Graben zu legen und nicht mehr vorhanden zu sein. Die Uniform, die ohne dies aus Rücksichten der Strammheit zu eng geschnitten war, ward nach dem Essen zu Marterwerkzeug. Was half es, dass der Hauptmann bei seinen Kommandos sich unsäglich kühn und kriegerisch auf dem Pferd herumsetzte, wenn man selbst rennend und schnaufend die Suppe unverdaut im Magen schlenkern fühlte? Die sachliche Begeisterung, zu der Dietrich völlig bereit war, musste zurücktreten hinter der persönlichen Not. Der Fuß schmerzte wieder. Und Dietrich lauschte auf den Schmerz in der angstvollen, mit Selbstverachtung verbundenen Hoffnung, es möchte schlimmer werden, so schlimm, dass er nicht wieder ins Gelände hinaus musste, dass er vielleicht nicht einmal mehr im Kasernenhof üben konnte und dass man genötigt war, ihn zu entlassen. Es kam dahin, dass er am Sonntag den alten Herrn eines Chorbruders aufsuchte, der geheimer Sanitätsrat war. Er müsse ihn um seinen Beistand bitten, sagte Dietrich. Rot vor Scham. Er sei begeistert für die Armee, für das große Ganze und wäre am liebsten ganz dabei geblieben. Man sei da in einem großartigen Betrieb, ein Teil der Macht sozusagen, und wisse immer, was man zu tun habe. Das sei ein herrliches Gefühl. Aber der Fuß tue nun einmal weh. Man darf es doch nicht so weit kommen lassen, dass er unbrauchbar wird. Schließlich habe ich Mutter und Geschwister zu ernähren. Der Geheimrat untersuchte ihn. Neuteutonia sei Spanier, sagte er. Ich kenne zufällig ihren Oberstabsarzt. Hiervon war Diederich durch seinen Chorbruder unterrichtet. Er empfahl sich voll banger Hoffnung. Die Hoffnung bewirkte, dass er am nächsten Morgen kaum noch auftreten konnte. Er meldete sich krank. »Wer sind Sie? Was belästigen Sie mich?« Und der Stabsarzt maß ihn. »Sie sehen aus wie das Leben. Ihr Bauch ist auch schon kleiner.« Aber Diederich stand stramm und blieb krank. Der Vorgesetzte musste sich zu einer Untersuchung herbeilassen. Als er den Fuß zu Gesicht bekam, erklärte er, wenn er sich nicht eine Zigarre anzünde, werde ihm unwohl werden. Trotzdem war nichts zu finden an dem Fuß. Der Stabsarzt stieß ihn entrüstet vom Stuhl. »Mach Dienst! Schloss! Abtreten!« Und Diederich war erledigt. Mitten im Exerzieren aber schrie er plötzlich auf und fiel um. Er ward ins Revier gebracht. Den Aufenthalt der Leichterkrankten, wo es nach Volk roch und nichts zu essen gab, denn die Selbstbeköstigung, die den einjährigen Zustand, war hier nur schwer zu bewerkstelligen, und von den Rationen der anderen bekam er nichts. Vor Hunger meldete er sich gesund. Abgeschnitten von menschlichem Schutz, von allen sittlichen Rechten der bürgerlichen Welt, trug er sein düsteres Geschick. Eines Morgens aber, als alle Hoffnung schon dahin war, holte man ihn vom Exerzieren weg auf das Zimmer des Oberstabsarztes. Dieser hohe Vorgesetzte wünschte, ihn zu untersuchen. Er hatte einen verlegen menschlichen Ton und schlug dann wieder in militärische Schroffheit um, die gleichfalls nicht unbefangen wirkte. Auch er schien nichts Rechtes zu finden. Das Ergebnis seines Eingreifens aber klang trotzdem anders. Diederich sollte nur vorläufig weiter Dienst machen. Das Weitere werde sich schon ergeben. Bei dem Fuß. Einige Tage später trat ein Reviergehilfe an Diederich heran und fertigte auf geschwärztem Papier einen Abdruck des verhängnisvollen Fußes. Diederich ward genötigt, im Revierzimmer zu warten. Der Stabsarzt ging eben umher und nahm Gelegenheit, ihm seine volle Verachtung auszudrücken. Nicht mal Plattfuß, stinkt vor Faulheit. Da aber war die Tür aufgestoßen und der Oberstabsarzt, die Mütze auf dem Kopf, hielt seinen Einzug. Sein Schritt war fester und zielbewusster als sonst, er sah nicht rechts noch links, wortlos stellte er sich vor seinen Untergebenen auf, den Blick finster und streng auf dessen Mütze. Der Stabsarzt stutzte. Er musste sich in eine Lage finden, die ersichtlich die gewohnte Kollegialität nicht mehr zuließ. Nun hatte er sie erfasst, nahm die Mütze herunter und stand stramm. Darauf zeigte der Vorgesetzte ihm das Papier mit dem Fuß, sprach leise und mit einer Betonung, die ihm befahl, etwas zu sehen, was nicht da war. Der Stabsarzt blinzelte abwechselnd den Vorgesetzten, Diederich und das Papier an. Dann zog er die Absätze zusammen. Er hatte das Befohlene gesehen. Als der Oberstabsarzt fort war, näherte der Stabsarzt sich Diederich, höflich, mit einem leisen Lächeln des Einverständnisses, sagte er. Der Fall war natürlich von Anfang an klar. Man musste nur der Leute wegen. Sie verstehen, die Disziplin. Diederich bekundete durch Strammstehen, dass er alles verstehe. Aber, wiederholte der Stabsarzt, ich habe natürlich gewusst, wie Ihr Fall lag. Diederich dachte, wenn du es nicht gewusst hast, jetzt weißt du es. Laut sagte er, gestatte mir gehorsamst zu fragen, Herr Stabsarzt, ich werde doch weiter dienen dürfen. Dafür kann ich Ihnen nicht garantieren, sagte der Stabsarzt und machte kehrt. Vom schweren Dienst war Diederich fortan befreit. Das Gelände sah ihn nicht mehr. Umso williger und freudiger war sein Verhalten in der Kaserne. Wenn des Abends beim Appell der Hauptmann die Zigarre im Mund und leicht angetrunken aus dem Casino kam, um für Stiefel, die nicht geschmiert, sondern gewichst waren, Mittelarrest zu verhängen, an Diederich fand er nichts auszusetzen. Umso unerbittlicher übte er seine gerechte Strenge an einem Einjährigen, der nun schon im dritten Monat strafweise im Mannschaftszimmer schlafen musste, weil er einst während der ersten 14 Tage nicht dort, sondern zu Hause geschlafen hatte. Er hatte damals 40 Grad Fieber gehabt und wäre, wenn er seine Pflicht getan hätte, vielleicht gestorben. Dann wäre er eben gestorben. Der Hauptmann hatte, so oft er diesen Einjährigen ansah, ein Gesicht voll stolzer Genugtuung. Diederich da hinten, klein und unversehrt, dachte, siehst du wohl, die Neuteutonia und ein geheimer Sanitätsrat sind mehr wert als 40 Grad Fieber. Was Diederich betraf, so waren die amtlichen Formalitäten eines Tages glücklich erfüllt und der Unteroffizier Wanselow verkündete ihm seine Entlassung. Diederich hatte sofort die Augen voll Tränen. Er drückte Wanselow warm die Hand. »Gerade muss mir das passieren, und ich hatte doch«, er schluchzte, »so viel Freudigkeit.« Und dann war er draußen.